Sie hatten dort eine Zwangsversteigerung gehabt. Ja. Und der Rechtsanwalt wollte für Sie eine Vollstreckungsgegenklage einreichen und hat diese Klage überhaupt nicht eingereicht. Ja. Es kam aber doch zu einem Vollstreckungstermin, zu einer Versteigerung. Ja, diese Vollstreckungsgegenklage, die hat ja nach der Versteigerung stattfinden sollen. Ach so. Das war sein sogenannter Bauerntrick. Ich bin jetzt wenig Jurist, um das beurteilen. Auf jeden Fall hat er es nicht gemacht. Aber er hat Ihnen ja gesagt, es würde so gehen. Ja. Und wenn er der Fachmann ist in juristischen Dingen, dann muss ich ihm als Mandant mal als erstes das glauben. Sonst brauche ich ja keinen Fachmann. Ja. Wobei man mittlerweile gelernt hat, dass man keinem glauben kann, auch wenn er Fachmann ist. Das ist alles zu hinterfragen. Mhm. Ja. Diese Versteigerung war tumultartig, hatten Sie gesagt? Ja, das kam daher, dass der Mitarbeiter von dem Rechtsanwalt, wie soll ich sagen, einen seltsamen Auftritt hatte. Er hat alles angezweifelt, er hat zig Anträge gestellt, er hat nichts gelten lassen, was auf den Tisch gekommen ist, von der Bank her und so weiter. Und das hat er immer juristisch begründet und die Banker waren letztlich auch sehr irritiert. Die mussten dann laufend im Gesetzbuch lesen und wieder die Richtigkeit ihres Tuns nachweisen. Und so war das Ding also tumultartig. Es ist, ja, also die Leute sind zwar auf dem Sitz sitzen geblieben, aber es war dann wieder Gelächter und Erstaunen und Raunen im Saal, ja, was halt alles denn so geboten ist. Ja, die ganzen Leute verunsichert. Ja, auch der Rechtspfleger, der war total durch den Wind, der brauchte dann ein Handtuch, um sich den Schweiß abwischen. Ja. Weil es alles hat nichts mehr zusammengepasst. Und trotzdem ist es hinterher rechtsgültig geworden. Ich meine, das ganze Verfahren, würde ich wieder sagen, mit meiner Beurteilung, war rechtsfehlerhaft von Anfang an. Aber das müssen wir alles zuerst wieder aufrollen und beweisen. Ja. Weil das fängt an mit dem, dass die Bank mit läppischer Unterschrift das Verfahren ausgelöst hat. Die Unterschrift ist nach meiner Meinung nicht gültig, weil eine Wellenlinie ist keine Unterschrift. Und dann kommt der Sachverständige, der hat dann wieder ein Gutachter gemacht, das nach unserer Meinung auch nicht richtig ist. Und man hat es auch dann anzweifelt, aber das ist wieder nach unserer Meinung zu Unrecht vom Gericht unser Bedenken abgeschlagen worden. Und also ein Fehler halt nach dem anderen, aber es ist halt noch nicht alles durchgeprüft und das letztendliche Recht noch nicht erreicht. Und der größte Fehler, den der Rechtsanwalt gemacht hatte, war? Der größte Fehler war, dass er behauptet hat, es gäbe einen sogenannten Bauerntrick, mit dem man Herr des Verfahrens wird, indem man die Gerichtskosten bezahlt während des Verfahrens, während der Versteigerung. Das hat er glaubhaft versichert, dafür hätte er schon wiederholt Erfolge gehabt und wenn das nicht funktioniert, das haben wir ja sofort in Frage gestellt, was passiert, wenn es nicht funktioniert, dann sagt er, dann gibt es die Gegenklage. Die Vollstreckungsgegenklage. Vollstreckungsgegenklage, ja. Und die hat er dann ja zwar formuliert, aber nur mir geschickt und nicht dem Gericht, um mich im Glauben gelassen, dass es eingereicht sei. Und somit hat er, wenn man es negativ sieht, zielgerichtet unseren Betrieb ruiniert. Wie groß ist der Schaden in Euro? Der da 500.000. Wie viel? 500.000. Dadurch, dass er einfach nur diese Klage nicht eingereicht hat. Ja. Jetzt sind Sie dabei, gegen diesen Rechtsanwalt auf Schadenersatz zu klagen? Ja. Da müsste in den nächsten Wochen denn die weitere Verhandlung sein. Eine hat schon stattgefunden und es macht den Eindruck, das muss man ja vorsichtig sagen, es macht den Eindruck, dass wir gewinnen. Ja. Ja. Der Richter hat auf jeden Fall dem Rechtsanwalt schon gesagt, er soll sich mal überlegen, auf welcher Ebene er einem Vergleich oder einer Schadensregelung zustimmen könnte. Mhm. Das ist mal nicht ganz schlecht, aber es ist halt noch nicht gewonnen. Und insofern ist halt immer noch Risiko. Ja, da müssen wir noch ein paar Tage abwarten, ne? Mhm. In wie vielen Wochen kommt das Urteil etwa? Der Gerichtstermin steht noch nicht fest. Mein jetziger Anwalt sagt aber, dass der Richter möglichst schnell diesen Fall vom Tisch haben will, weil man jetzt halt auch schon Monate rumzieht und immer wieder Argument und Gegenargument. Aber seltsamerweise der gegnerische Anwalt, also der Beklagte, reagiert nicht mehr. Aber eins ist mir auffällig geworden, denn wenn ein Mitarbeiter dieser Kanzlei die Leute erst unsicher macht, muss man sich ja fragen, warum hat er das gemacht? Für welchen Vorteil? Er gab vor, dass er das macht für mich, damit die nicht steigern, damit die Versteigerung praktisch rechtsungültig wird. Also wenn keiner steigert? Also der erste Schritt war, dass man gesagt hat, mit dem sogenannten Bauerntrick wird man Herr des Verfahrens, indem man während der Zwangsversteigerung die Verfahrenskosten übernimmt. Mhm. Aber dazu, so ist jetzt halt mein juristisches Wissen, hätten noch andere Schritte gemacht werden müssen, die aber wieder nicht gemacht wurden. So. Und dann ist der Bauerntrick ja in die Hose gegangen, weil die Leute ja also noch gesteigert haben und das hat der Rechtspfleger dann als rechtswirksam anerkannt und darum hätte aber die Gegenklage passieren sollen. Als Rettungsklage? Ja, ja. Man hätte sogar, weil der Rechtspfleger hat extra 14 Tage Zuschlagsfrist eingeräumt, man hätte in der Zeit sogar aus der Familie Geld locker zusammenbringen können, um den Schaden zu beheben. Also praktisch um der Bank noch ein besseres Angebot zu machen und die hätte auch wohl zugestimmt, so wie man hört. Aber weil der Rechtsanwalt uns so in den Glauben versetzt hat, es ist alles okay, hat man natürlich nichts gemacht. Mhm. Der hat also doppelt geschädigt. Tja. Er hätte sich bei Ihnen doch eigentlich melden können, dass er die Klage gar nicht einreicht. Ja klar, hätte. Hätte. Aber erklären Sie mir, warum sitzt einer hin, formuliert eine mehrseitige Klage und schickt sie nicht ans Gericht? Hat er sich dazu geäußert, warum er es nicht getan hat? Nee. Haben Sie ihn gefragt? Mittlerweile haben da keine Gespräche mehr stattgefunden. Das war dann blitzartig, war der Mensch nicht mehr erreichbar, wo er gemerkt hat, dass wir ihn verfolgen, sage ich mal so. Mhm. Er hat es dann auf seinen Mitarbeiter geschoben, aber das ist rechtsunwirksam, weil wenn der in seiner Kanzlei tätig ist, dann ist er als Chef verantwortlich. Ja. Sein Mitarbeiter sitzt jetzt auch in der JVA und macht Urlaub, weil der noch andere krumme Dinger gedreht hat. Hm? So, so. Mhm. Dann ist ein Teil dieser Kanzlei also schon hinter Schloss und Riegel. Ja. Ja. Also, es ist offensichtlich so, dass dieser Anwalt mit seinem Hiwi größere Schäden verursacht hat wie den unseren, so dass da also noch einige in der Region sind oder in Baden-Württemberg, Bayern, die von ihm geschädigt wurden. Ja, aber so wie es sich anhört, kann man als Anwalt an solchen Dingen auch gut mitverdienen, im Geheimen, ne? Bei ja, solchen ja. Summen. Sodass das Ausbleiben dieser Vollstreckungsgegenklage vielleicht gar kein Zufall war. Ja, es kann, man denkt ja denn an alles, es kann durchaus sein, dass er von der Bank auch Geld gekriegt hat. Weil hier mein Fall aber besonders ein besonderer Präzedenzfall ist. Da sind mehrere Leute interessiert, dass es uns schlecht geht. Es kann sogar sein, dass da von politischer Seite aus was gemacht wurde. Kann ich nicht beweisen, aber die Momente verdichten sich eben. Als Anwalt weiß man genau, wenn da so eine Sache ist, dass man die Klage noch rechtzeitig einreichen muss. Ja klar, das ist das primitivste juristische Wissen. Das lernt man im ersten Semester, Fristen zu wahren. Ja. Und vor allem, der Mann ist ja nicht blöd. Der war ja auch nicht betrunken oder so, dass er von daher gesehen irgendwo nicht einsatzfähig war. Mir war bei dem sogar in einem Lehrgang, der Mann ist nach meinem Empfinden mindestens normal intelligent. Hatten Sie mit anderen Rechtsanwälten auch noch schlechte Erfahrung? Ja, mit einem früheren, da ging es darum, dass ich jetzt wegen seinem Tun, sage ich mal, so vorbestraft bin, weil er mich falsch beraten hat. Das ist aber wieder meine Meinung und ja, da muss man immer vorsichtig sein. Ich glaube, ein richtiger Anwalt mit der richtigen Motivation hätte das anders gemacht. Da war es so, dass ich wollte gegen das Land klagen, weil die mich verklagt haben, aber er hat dann gesagt, der Strafbefehl, das ist das Billigste und da kommt man am leichtesten raus. Und dann habe ich den Strafbefehl anerkannt und damit war ich vorbestraft. Und das hängt jetzt wieder nach, wie es keins Mal. Das hätte nie gedacht, dass eine Vorstrafe so sträflich ist. Egal was sie tun, irgendwo gräbt immer einer wieder diese Leiche aus. Mhm. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass der Staat interessiert ist, dass möglichst viele Bürger Vorstrafen haben. Dann kann man sie besser knechten. Mhm. Ist vielleicht auch wieder utopische Ansicht, nein, aber so kommt mir es vor. Sicherlich nicht. Einen anschwärzen und dann hat man es immer leichter zum ihn vorführen. Ja, so. Ja gut, das reicht mir erstmal für heute. Ne? Ja. Ich melde mich nächsten Tag nochmal wieder. Also wir haben jetzt gesagt, wir werden uns demnächst mal treffen unter dem Gesichtspunkt, sagen wir mal, politischer Aktivitäten oder öffentlicher Aktionen, weil bei uns sind ja die Wahlen in Baden-Württemberg im März. Im März. Ja, und darum ist es hier jetzt höchste Zeit, dass man sich organisiert und alles das vorbereitet, was man vielleicht in dem Monat vor der Wahl veröffentlichen wollte, damit ein bisschen Skandale passieren. Ja. Da bin ich schon auch dabei, aber wir sind aber zu wenig Mitstreiter, die sich kennen und das Problem ist, jeder Mitstreiter hat halt ein anderes Problem. Die meinen ja gerade ums Geld geht es der meiste, aber halt immer in anderer Sache. Aber letztlich ist es immer Grundstücke und Häuser. Grundstücke und Häuser, ja. Und Rechtsanwälte. Die gemeinsame Linie. Ja, und Rechtsanwälte. Ja. Und Banker. Ja, das auch. Ja. Das ganze Gesocks, aber die ganze Linie. Ja gut, dann erstmal Schluss und bis zum nächsten Mal, ja? Ja, wenn Sie noch was genützt hat. Ja, sicher. Danke. Ja, gut. Bitte. Wiederhören. Ade, Herr Vollmann.